Wenn man seine Wohnung für kurze Zeiträume untervermietet an Touristen oder Geschäftsleute, da kann man sich relativ einfach ein paar Euro dazu verdienen. Und Unternehmen wie Airbnb, wie Wimdu oder Nine Flats, die auf ihren Internetseiten den Kontakt herstellen zwischen Vermieter und Mieter, die machen eine Menge Geld damit. 150 Millionen Dollar allein Airbnb im Jahr 2012, schätzt Forbes, das Wirtschaftsmagazin. Es könnte allerdings sein, dass es bald vorbei ist mit dem großen Geld, mit dem großen Geldmachen. In New York City riskieren Vermieter bereits stattliche Geldstrafen und auch Berlin will möglicherweise nachziehen und die private Untervermieterei mit hohen Strafen belegen. Martina Schulte mit der Webschau. Was ist da denn los? Ja, der Blogger Jens Best, der schreibt in seinem Blog, das kurzfristige und kommerzielle Teilen von Wohnraum ist schon länger unter Beobachtung von lokalen Steuerbehörden, des Hotelgewerbes und besorgter Nachbarn. Ob Hawaii, Paris, New York oder bald auch Berlin, bestimmte Vermietungen auf Airbnb und vergleichbaren Plattformen sind nach örtlichen Gesetzen und Verordnungen illegal. Beispiel New York, wir gucken uns das mal an. Dort wurde vor wenigen Tagen die Internet-Mitwohnbörse Airbnb für illegal erklärt. Es gab da einen Modellfall und da hat ein Richter einen New Yorker Mieter, der seine Wohnung während eines Auslandsaufenthalts über Airbnb untervermietet hatte, zu 2.400 Dollar Strafe verurteilt. Und daraufhin brach auf Twitter auch ein kleiner Proteststurm los. New York Law is destroying the sharing economy. Also diese Ökonomie des Teilens, die Idee, dass man etwas nicht besitzen muss, sondern dass man sich das auch leihen kann. Also die Wohnung kannst du dir halt eben dann auch leihen. Und es ist ja eine Idee, die derzeit überall auf der Welt so als Alternative zum jetzigen Konsumsystem sehr, sehr hoch gehalten wird. Und da ging es halt heiß her. Auf welcher Grundlage könnte man das denn überhaupt verbieten? Gibt es da eine Handlage, die Stadt New York hat? Das Online-Magazin The Verge schreibt, das passiere auf Grundlage eines Gesetzes aus dem Jahre 2011 und das richtet sich vor allem gegen Mieter, die komplette Wohnhäuser in illegale Vollzeithotels umgewandelt hätten. Für so Kurzzeituntervermietungen von 30 Tagen gibt es eigentlich Ausnahmen, die greifen aber nur, wenn der rechtmäßige Mieter während der Untervermietung auch in der Wohnung bleibt. Mhm. Und wie das jetzt in dem Fall, der da gerade verhandelt wurde, zu werten ist, das ist noch umstritten. Fest steht aber, dass in New York letztes Jahr 300.000 Übernachtungen über die Plattform gelaufen sind und im laufenden Jahr, sagt The Verge, sollen es 1 Million werden und die Stadt hat eben einfach ein Interesse daran, das ein bisschen einzuschränken. Was für ein Interesse haben die denn? Also kriegen die Druck von der Hotellobby? Geht es denen um Wohnraum, der eh schon knapp ist? Was steckt dahinter? Eher Letzteres. Also The Verge schreibt, die Stadt argumentiere, dass Internetbörsen wie Airbnb den knappen Wohnraum der Stadt noch weiter dahinschmelzen lassen. Mhm. Diese Argumentation wird auch von Nachbarschaftsvereinigungen unterstützt, die das verhindern wollen und in der Tat natürlich auch von der Hotellobby, die gerne auch auf diesen Zug aufspringen. Und in Berlin, wo der Senat in der nächsten Woche ein Zweckentfremdungsverbot von Diese Worte sind einfach fantastisch. Ja, wunderbar, ne? Mhm. Ja. Zweckentfremdungsverbotsgesetz übrigens, um genau zu sein. Und da argumentiert man eigentlich ganz ähnlich. Auf der Webseite der Senatsverwaltung Berlin kann man hier Folgendes lesen. Mit dem Zweckentfremdungsverbotgesetz soll ein umfassendes Wohnraumangebot in Berlin erhalten werden, in dem die Umwandlung von Wohn- und Gewerberaum oder Ferienwohnung begrenzt wird. Durch das Gesetz soll auch Abriss oder spekulativer Leerstand in der Stadt verhindert werden. Berlin ist ja eh ein spezieller Fall. Ich sag mal Stichwort Gentrifizierung. Das ist ja eh ein heikles Thema, möchte ich mal sagen da, ne? Auf jeden Fall. Also es gibt halt viele Bezirke, die früher irgendwie total abgerockt waren. Jetzt sind da lauter Ferienwohnungen. Touris aus aller Welt machen da halt ihren Berlin-Trip und die alte Oma bleibt dann vielleicht im Zweifelsfall auf der Strecke. Und das kann man auch in Zahlen belegen, diese Problematik, wenn man sich mal die Mieten anguckt. Ich war mal auf der Seite des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Da gibt es eine Studie und da kannst du halt nachlesen, dass seit 2007 die Mieten um 73% gestiegen sind. Und 25.000 bis 40.000 Menschen kommen jedes Jahr neu in die Stadt. Und ja, auf der anderen Seite stehen da natürlich jetzt dann die Interessen dieser Mitwohnbörsen. Airbnb wird derzeit mit 1,3 Milliarden Dollar bewertet. Und ja, es gibt natürlich auch noch die Interessen der Menschen, die über das Internet ihre Wohnung untervermieten. Das haben 10 Millionen Menschen mittlerweile gemacht bei Airbnb und allein in Deutschland seit der Gründung mehr als 4 Millionen. Also es ist auch keine kleine Zahl. Was sagen denn die Mitwohnbörsen selbst dazu, dass sie verboten werden sollen? Also halten die selbst ihr Geschäftsmodell für legal? Die wissen natürlich, dass sie sich in einer Grauzone bewegen. Mhm. Aber die sind natürlich ganz schlau und wälzen die Verantwortung im Endeffekt auf die Vermieter ab. Ne? Also der wird ja jetzt auch in New York verklagt, genau, nicht Airbnb. Die sind halt, also genau, die helfen dem zwar, die haben dem einen Lawyer gestellt und so, der ihn so ein bisschen unterstützt. Aber man kann halt schon sagen, dass die jetzige Entwicklung erstmal eigentlich nur für die Leute unvorteilhaft ist, die eigentlich ihre Wohnung vermieten wollen. Könnte das denn auf Dauer auch das Ende sein für Seiten wie Airbnb? Weil ich meine, wenn da keine Leute mehr sind, die Wohnungen vermieten wollen dürfen, dann bringt die Seite ja auch nicht mehr so richtig viel, oder? Also der Economist schreibt in seinem Blog, Airbnb war und sei eine fantastische Idee und sie bleibe nützlich, weil sie das Leben vieler Reisender erleichtere, weil man eben tolle Zimmer auch in Städten bekommt, in denen alle Hotels ausgebucht sind oder unerschwinglich sind. Und deswegen, schreibt der Economist, würden eben viele Nutzer auch für den Erhalt dieser Börsen kämpfen und viele Mieter würden eben dann auch einfach illegal weiter untervermieten. Die schreiben hier, the authorities can't crack down on every illegal listing without producing a massive blowback, oder wie es der Wired-Autor Markus Wohlsen letzte Woche formulierte, the share economy is here to stay, get used to it. Aber ganz so einfach ist es wahrscheinlich nicht. Nee, man kann es eigentlich nicht auf diesen einfachen Punkt bringen. Also die gute Sharing Economy und die bösen Städte und die böse Hotel-Lobby. Der Blogger Jens Best schreibt hier auch, dass die Sache wirklich etwas komplexer ist. Er sagt, es sei wichtig, diese junge, disruptive Kraft der Sharing Economy nicht ohne Verteidigung gegen die Lobbykräfte etablierter Player wie Hotelierverbänden und ihren politischen Freunden zu überlassen. Gleichzeitig sollte man aber auch nicht blind sein gegenüber den akut negativen Folgen der Privatraumplattformen. Martina Schulte mit der Webshow bei D-Radio Wissen. Vielleicht ist es das Ende für Seiten wie Airbnb, WeNine Flats oder Wimdu. Das ist abzuwarten, vor allem wie das in anderen Städten wird, außer New York. Berlin, haben wir gehört, ist im Gespräch. Leute, das Leben wird nicht einfacher. Alle Links, die ihr gerade gehört habt in der Webshow, gibt's da, wo ihr uns auch hört, auf dradiowissen.de.